Ich hocke im dunklen Schatten einer Nische des Tempels der Inschriften. Es ist Vollmond und ich habe mich über die Wasserfälle in die nachts geschlossene archäologische Zone geschlichen. Das Licht fällt steil und fast grell herab. Aber trotz der ungewöhnlichen Helligkeit und der Schärfe der Konturen sind die Dinge nicht eindeutig auszumachen. Die silbrige Plaza, der Turm auf dem Palast aus Gebein, die Gemäuer, Gerippe und geschichtete Knochen. Aus Knochen gemauertes, aber nicht eine nackte Mauer wie am Tag. Steine und Knochen. Zuerst waren es Knochen, in die sie die Zeichen ritzten. Später wurden sie dann auch in die Steine geritzt. Für die Maya-Schamanen blieben immer die Knochen das magische Werkzeug, das stärkste Instrument magischer Macht. Die Meditation auf das eigene Skelett ist eine der ernstesten Handlungen. Die ineinandergreifenden chronologischen Zyklen sind das Skelett der Zeit. Die Glyphen sind das Skelett des Wissens. Auferstehung heißt, dass Fleisch wieder die Knochen deckt. Jetzt, in einer Epoche der Nacht, gibt es nur das Ziel, das Skelett zu erhalten. Nachtschrift, Akab Zip, ist die heutige Bezeichnung der Maya für die Glyphen. Sie lesen zu können, versuchen sie nicht. Es ist nur Gerippe. Aber immer wieder gibt es Hinweise darauf, dass noch Schamanen existieren sollen, die sogar die schon vor über 1000 Jahren aufgegebene große Rechnung weiter bewahren und kontrollieren. Mit ihr schauen sie in die Zeit, die sie weder auf sich zukommen noch von sich entfernen sehen, sondern die immer gleich nah oder fern um sie kreist. Warum hält sich gerade von den Maya so hartnäckig die Sage ihres Untergangs? Sei er vor den Spaniern oder durch die Spanier? Warum sagt man das gerade von den Maya, die fast ein halbes Jahrtausend systematische Unterdrückung durch europäische Mächte aushielten, ohne sich zu fügen? Die vor den Spaniern bereits zwei Begegnungen mit kriegerischen, erobernden Völkern auf ihre Weise als Maya überstanden. Die, als die Conquista begann, schon seit 25 Jahren direkten Kontakt mit Spaniern hatten und daher besser als Mexikaner und Inkas wussten, womit sie zu rechnen hatten. 1502, der Steuermann eines Handelsschiffes der Maya von Cristóbal Colón auf seiner vierten Reise vor der Küste von Honduras als Dolmetscher und Guide gecatcht, nach zwei Monaten wieder freigelassen, kann berichten. 1508, Beobachtung eines Schiffes der Spanier, die Ostküste Yucatans abfahrend, ohne Land anzulaufen. 1511, 20 schiffbrüchige Spanier im Boot an der Nordostspitze Yucatans angetrieben, fast die Hälfte tot, der Rest von den Maya geopfert, heißt es, bis auf zwei, deren Leben weiter bekannt ist. Aguilar, von Cortés freigekauft, Guerrero, verweigert die Rückkehr zu den Spaniern, lebt als Maya bei den Maya, unterrichtet sie über Methoden europäischer Kriegsführung, unterweist sie in defensiven Taktiken, Bau von Barrikaden und Gräben. Bisher 1536 in Guatemala im Kampf gegen Alvarado fällt. Gerade die Maya, die 1517 im Nordosten die erste Plünderung einer Stadt erleben und den Angreifern im Südwesten eine schwere Schlappe zufügen, die 1518 im Nordosten die Fremden zunächst freundlich aufnehmen und sie im Südwesten aber sofort energisch vertreiben, die 1519 das bizarre Theater des Cortés erleben, der Kreuze stürzt, um ein anderes an die Stelle zu setzen, und zugleich ein paar der späteren Konquistadoren kennenlernen, die während der 20er Jahre sehen, wie die Länder um sie herum in die Hände der Spanier fallen, deren Conquista erst 1527 beginnt, nachdem von der ersten Lizenz zur Eroberung kein Gebrauch gemacht worden war, deren Conquista drei Anläufe brauchte, 1527, 1531, 1537, ehe sie Erfolge brachte, deren Conquista mehr spanisches Geld und Leben forderte als die Eroberung des Azteken- und des Inka-Reiches zusammen. Die Maya, von denen die Itza im Petén erst 1697 nicht unterworfen, sondern ausgerottet wurden, von denen die Lacandonen den unauffälligsten, aber hartnäckigsten Widerstand entgegensetzten, von denen die Kupul zwei Jahre nach abgeschlossener Conquista 1548 den gesamten Süden und Osten Yucatans wieder von den Fremden befreiten und in blutigen Strafexpeditionen geschlagen werden mussten, die bei dieser Gelegenheit, wie schon während der ganzen Conquista, wegen des nicht vorhandenen Goldes massenweise als Sklaven deportiert wurden, die nicht aufhörten, sich gegen die Eindringlinge zu verschwören und zu rebellieren. 1548 in Mani, 1580 in Campeche, 1597 in Sotuta, 1636 und 39 im Osten Yucatans, wo die Maya die Spanier vertreiben und sich anschließend in den Dschungel zurückziehen, um als Bauern zu leben. 1761, als der Schamane und christliche Theologe Jacinta Canek von Kistail nach einem sorgfältig geplanten Aufstand der militärischen Übermacht erliegt, gefangen genommen und in einem schamanistischen Ritual hingerichtet wird, auf der Plaza von Mérida öffentlich gefoltert, das Fleisch ihm mit glühenden Zangen stückweise von den Knochen gerissen, die Knochen mit Eisenstangen zerbrochen, der verstümmelte Rumpf verbrannt, die Asche in alle Winde gestreut. Die Maya, die im Sommer 1847, nachdem sie dreimal auf das Versprechen von Land und Erlass der Tribute hin an den Kämpfen für ein von Mexiko unabhängiges Yucatan teilgenommen hatten und dreimal um das Versprochene betrogen wurden, einen großen Krieg begannen. Im Mai des folgenden Jahres die Fremden aus Yucatan vertrieben hatten, bis auf Mérida und einen kleinen Zipfel im Nordwesten, wo die vollständige Evakuierung des Landes erwogen wurde, dann aber, weil es Zeit war, Mais zu pflanzen, abzogen und kampflos das Land den Fremden wieder überließen, die danach 1850 militärisch fast am Ende und wieder massenweise als Sklaven deportiert zu einer Renaissance ihrer kultischen Formen in der Religion der sprechenden Kreuze fanden, den größten Teil von Quintana Roo, dem Osten und Süden der Halbinsel, bis Ende des vorigen Jahrhunderts in Form dreier unabhängiger Maya-Staaten verteidigen konnten. Die Cruzob, die 1901 zwar militärisch geschlagen, aber nicht mexikanischer Verwaltung unterstellt werden konnten, deren Gebiet Quintana Roo als Territorium einen Sonderstatus erhielt und erst Ende der 20er und in der ersten Hälfte der 30er Jahre Schritt für Schritt militärischer Kontrolle unterstellt werden konnte, die erst 1937 angesichts der von Cárdenas eingeleiteten Landreformen bereit waren, mexikanische Verwaltungsorgane bei sich zu dulden, deren Land Quintana Roo erst 1974 zum Staat im Mexikanischen Bund erklärt wurde, als der das touristische Großprojekt an der Nordostspitze Cancun in Angriff nahm und die erste große Straße, die Nord-Süd-Verbindung Cancun-Bacalar, baute, die in den Zentren der sprechenden Kreuze im Nordosten, in Ixcacal und anderen weiterhin als Cruzob leben. Diese Maya, die eigentlich nichts wollen, als in Frieden ihren Mais, den Milpa, bauen, was sie heute wie vor 5000 Jahren mit denselben Techniken betreiben, von denen unter allen indianischen Kulturen die meisten schriftlichen Dokumente nach der Conquista existieren, die über differenzierte Reformen oraler Literatur verfügen und eine präzise Überlieferung ihrer Geschichte. Alan Burns spricht vom bittersüßen historischen Sinn der Yucatan-Maya. Warum hält sich ausgerechnet von den Maya so hartnäckig dieses Märchen von ihrem Untergang, noch bevor etwas von ihnen zu erfahren war? Wenn der Grund dafür sein sollte, dass es bei ihnen Zeiten gab, in denen sie Pyramiden bauten, und danach Zeiten, in denen sie keine Pyramiden mehr bauten, dann müsste man sich in Europa fragen, warum man etwas bei den Maya als Untergang bezeichnet, was man in der eigenen Geschichte Fortschritt nennt. Obwohl auch keine Kathedralen mehr gebaut werden, sondern Parkhäuser. Zentrum der Maya-Kultur war nie der Bau großer Steinhäuser. Zentrum war immer der Anbau des Mais, der Milpa, der seinen religiösen Ausdruck in der Verehrung des Kreuzes findet. Warum werden Mais und Milpa von der europäischen Wissenschaft systematisch verleumdet? Für die Maya beginnt Zivilisation überhaupt erst mit der Schöpfung des Menschen aus dem Mais, dem aus Mais gemachten zivilisierten Wesen Mensch, der vierten Schöpfung, wie das Popol Vuh der Maya Quiché sie schildert.